Wir haben Freitag, den 4. April 2014. Herzlich willkommen zum Wrestling-Podcast mit Einstadt-I, nur auf wrestling.com, ebenfalls mit Einstadt-I, wie immer. Wir sind heute live in Hamburg aus dem Hotel Wedina, wie mir der tolle Blog verrät. Andere Leute senden zu dieser Zeit des Jahres zum Beispiel aus New Orleans. Wir dachten uns, das ist zu langweilig, also haben wir uns Hamburg ausgesucht. Ja, was gibt's heute zu besprechen? Wir sind wenige Tage von Hamburg entfernt. Das heißt, WrestleMania entfernt natürlich. Das heißt, es gibt so ein paar Kleinigkeiten zu besprechen, wobei die ganz großen Neuigkeiten eigentlich noch nicht angefangen haben, rauszukommen. Nichtsdestotrotz eine neue Ausgabe des Wrestling Observer Newsletters. Das heißt, es gibt also einiges zu besprechen. Außerdem haben wir uns hier noch Main Event angetan, eine ganz tolle Sendung. Und wir fangen doch einfach mal an. Fangen wir mal mit WrestleMania an. Es gibt doch wahrhaftig noch Leute, die denken, dass CM Punk bei WrestleMania auftauchen wird. Da gibt es zum Beispiel Steve Austin, der behauptet bis heute vom Gefühl her, dass er immer noch denkt, dass CM Punk bei WrestleMania zu sehen sein wird. Ja, ich persönlich denke, wenn ich mir diese ganzen Clips angucke und wie die WWE mit CM Punk umgeht, also entweder man ist mega, mega, mega, mega intelligent und schon fast genial, oder... Naja, also wir hatten das ja schon des Öfteren, dass Wrestler mal eine Zeit lang nicht da waren und dann wieder kamen. Und bei CM Punk ist allerdings so das Problem, dass der Umgang so ist, als ob CM Punk nie vorhanden war. Und man hört nichts. Nein, ich glaube da nicht dran. Ich wäre gespannt, wenn CM Punk zurückkehrt, wieder angenommen wird von dem Publikum. Vor einigen Monaten hätte ich gesagt, das Publikum wäre absolut ausgerastet. Mittlerweile könnte ich mir vorstellen, dass es doch einige negative Reaktionen auch geben könnte. Dann ist mir noch aufgefallen, als ich Main Event geguckt habe, dass bezüglich der Andre the Giant Battle Royale Sheamus und Big Show von der WWE ganz deutlich als Favoriten nicht nur hervorgehoben werden, sondern auch wirklich genannt werden von den Kommentatoren als Favoriten. Dementsprechend gehe ich mittlerweile schon fast nicht mehr davon aus, dass Sheamus und Big Show vielleicht wirklich Favoriten sind. Was interessant ist, Alexander Rusev, der auch unter Umständen noch so ein bisschen als Favorit gehandelt wird, so in den entsprechenden Kreisen, der ist für die Battle Royale noch gar nicht angekündigt, was mir gar nicht bewusst war, bis ich es dann gelesen hatte. Aber es gibt noch drei Spots, die frei sind für Überraschungseingänge. Einer könnte Rob Van Dam sein. Ich nehme an, dass ein, zwei Legenden noch dabei sind. Was ich nicht mehr erwähnt hatte bei der letzten Aufnahme, was ich vergessen hatte, ist, dass Brad Maddox jetzt noch mit in der Battle Royale ist. Da freue ich mich sehr drauf. Der wird wahrscheinlich nicht viel machen, aber Brad Maddox als eigentlich sehr guter Wrestler, der bisher in der WWE leider noch nichts zeigen konnte, dann kann er zumindest zeigen, dass er vernünftig aus dem Ring fliegen kann. Was haben wir noch? Undertaker gegen Brock Lesnar bei WrestleMania. Da gibt es wohl momentan sehr viele Leute, die momentan sagen, all die Leute, die irgendwo in diesem Aufbau involviert sind und da irgendwo tätig sind, die sagen wohl alle, dass der Aufbau hätte ein bisschen anders vielleicht vollzogen werden sollen. Weil Brock Lesnar zwar immer so er ist halt The Beast und das sagt man auch immer und das sagen die Kommentatoren immer. Letzten Endes ist aber der Aufbau immer so einseitig verlaufen, dass Undertaker eigentlich immer als derjenige gilt, der das gewinnen will und irgendwo nie so wirklich herausgestellt wurde, dass Brock Lesnar die Chance hatte, die Streak zu beenden. Weil dies ja irgendwie so ein Jahr ist, da geht niemand da wirklich von aus. Was ganz interessant ist, dieses Match zwischen Undertaker und Brock Lesnar, das wurde ja 2010 schon irgendwo beworben, beziehungsweise ein Grundstein für dieses Match gelegt, in dem es damals, als Brock Lesnar dann in der UFC tätig war und Undertaker da natürlich als Zuschauer vorhanden war, als es da dann diesen kleinen Blickkontakt zwischen den beiden gab und als 2010 halt dieses Match besprochen wurde, meinte wohl Undertaker auch, dass er mit Brock Lesnar den letzten Gegner haben möchte, der dann die Streak beendet. Zugegebenermaßen, das war vor 4 Jahren, jetzt ist da die Lage etwas anders. Nichtsdestotrotz hat, glaube ich, Undertaker mit dem Promo von Raw am Montag durchblicken lassen, dass er der Meinung ist, dass die Streak auch irgendwann beendet werden muss, und zwar mit einer Niederlage. Ja, die Frage ist, gegen wen? Ich würde, wenn man sich Undertaker anguckt, merkt man, der ist Er geht in Richtung des Endes hinzu. Das merkt man ganz klar. Ein sehr gutes Match im Jahr schafft er noch, aber das war's dann auch. Und ansonsten sollte man ihn nicht großartig in richtige Wrestling-Manöver involvieren. Ich würde gerne noch John Cena gegen Undertaker sehen, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ansonsten schwierig zu sagen. Ich habe ja, Bray Wyatt wäre eine Sache, Daniel Bryan. Ich glaube, Bray Wyatt wäre eigentlich fast noch der beste Kandidat momentan. Roman Reigns wäre noch eine Nummer. Ich glaube allerdings, wenn man Roman Reigns das Ganze gewinnen lassen würde, würde man eher so den Face-Seite von Roman Reigns zerstören und ihn absolut zum Heel machen, weil alle ihn dann ausbuhen würden dafür, dass er die Streak beendet hat. Ich glaube, Bray Wyatt wäre da deutlich geeigneter. So, die Nachricht gab es schon vor einiger Zeit, nämlich dass die WWE wohl alle Leute an Legenden und sonst, die man irgendwie kennt, wohl kontaktiert hat für WrestleMania. Und The Rock zum Beispiel könnte sich während WrestleMania wohl irgendwo in einer Rolle mal zeigen. Nicht unbedingt live, sondern halt mehr so in einem aufgezeichneten Clip, Backstage-Segment oder einem live aufgezeichneten Backstage-Segment, wie auch immer. Steve Austin hat wohl gesagt, dass er bei der Hall of Fame da ist und ich glaube auch bei WrestleMania. Und Austin meinte wohl vor einiger Zeit mal, dass er nur zu WrestleMania und zu den anderen Aktivitäten kommen würde, wenn er dann auch wirklich einen Job da hätte oder etwa, beziehungsweise, ja, etwas zu tun hätte da. Ansonsten würde er einfach zu Hause bleiben und sich da schön angucken. Dementsprechend könnte man daraus lesen, entweder Steve Austin hat es sich anders überlegt oder aber er hat irgendeine Rolle bekommen und wir werden ihn auch noch in irgendeiner Weise sehen. Würde mich freuen, wenn man mal wieder, letztes Jahr gab es ja praktisch gar keine Backstage-Segmente und das fiel daher alles etwas kahl raus, nachdem das Zeitmanagement da so absolute Katastrophe war. Dieses Jahr hat man, ich glaube, also, ja, ich glaube, es gab kaum eine WrestleMania vorher mit so wenigen Matches auf der Card, was natürlich sehr gut ist. Kann man richtig schön viel Zeit für die Matches bringen und sich natürlich auch Zeit lassen für Zwischensegmente, die ich sehr, sehr wichtig halte für eine WrestleMania. Da könnte man also zum Beispiel Rock und Austin aufeinandertreffen lassen oder solche Sachen. Chris Jericho hat noch gesagt in einem Interview, dass er für eine einmalige Sache nicht mehr zurückkommen möchte. Und sehr interessant, Chris Jericho ist wohl der einzige Wrestling-Fan der Familie. Die Frau ist wohl kein großer Wrestling-Fan, sein Sohn wohl auch nicht. Dementsprechend verfolgt er Wrestling wohl nicht wirklich guckend, sondern ja, hält sich einigermaßen up to date halt so. Jericho meinte aber auch, dass er jetzt die letzten WrestleManias, abgesehen vom letzten Jahr, immer eine Rolle so in Richtung des Main Events sogar im Main Event hatte und dementsprechend ist es für ihn. Er nur zurückkommen würde, wenn er wieder so eine Position hat. Und jetzt mit Bray Wyatt, Daniel Bryan, wäre da wohl kaum Platz für ihn und mit den ganzen Leuten, die jetzt noch zurückgekommen sind. Und ja. Dann plant die WWE fürs WWE Network Talkshows bzw. Animationsfilme, um Nicht-Wrestling-Fans zu locken. Ja, das ist ungefähr so, als wenn man sehr kulturelle Menschen zur RTL bringen will, also Nicht-Wrestling-Fans zu einem Wrestling-Network zu bringen. Naja, das war wahrscheinlich die Idee von irgendeinem Executive oder sonst wem von MLB, die da das technisch mäßige für die WWE machen und meinen, oh, wir müssen da mal irgendwie noch ein paar andere Leute uns als Abonnenten holen. Blöde Idee. So, dann ist auch rausgekommen, warum Scott Hall denn als Razor Ramon in die Hall of Fame eingeführt wird. Und zwar plant man wohl, genau wie man das mit Ric Flair und den Four Horsemen schon gemacht hat, zum einen Scott Hall einzuführen als Razor Ramon und dann Scott Hall wirklich als Scott Hall als Teil der NWO. Also man versucht hier so ein bisschen zwischen den verschiedenen Gimmicks, die Person über die ganzen Jahre hatte, zu unterteilen. Interessant, auf dem Ring, den Hall bzw. Ramon dann bekommt, steht allerdings Scott Hall drauf und nicht Razor Ramon, was dann irgendwo natürlich auch wieder seltsam ist, aber okay. Jerry Lawler ist wohl momentan in Diskussion mit der Memphis Videotape Library und möchte die wohl bald an die WWE verkaufen, wenn sich da alles gelegt hat. Da gibt es dann also mehr Material fürs WWE Network. Und man sollte so langsam das Tempo erhöhen, die Sachen hochzuladen, damit man da auch mal mit nachkommt. Ja, dann gab es ja bei Raw dieses Match, wo der Rio Big E, ich habe ja längst notiert in meinen Notizen, das ist natürlich der falsche Name, Big E mit dem Kick besiegt hat, in einem übrigens gar nicht so schlechten Match, wie ich fand, in dem das Publikum auch total dabei war. Das hatte ich in meinem Raw Review gar nicht erwähnt. Und der Sinn, dass der Rio hier schon wieder Big E, der Intercontinental Champion ist, besiegt hat, ist wohl, dass man wirklich ein Intercontinental Championship-Programm nach WrestleMania plant zwischen diesen beiden. Ich merke gerade, ich puste irgendwie ins Mikro. Ja, man plant es für nach WrestleMania und wohl auch für Extreme Rules dann für den Pay-Per-View. Das ist auch ein schönes Match. Da merkte man bei Raw, die Chemie stimmt. Also, das gucke ich mir gerne nochmal an. Das ist auch sehr interessante Paarung, muss ich sagen. Also, so ein Gimmick-Match für Extreme Rules ist nett, gucke ich mir gerne an. Ist jetzt nicht unbedingt Wrestling, Wrestling-related, aber was auch im Wrestling Observer stand, was ich ein bisschen unangenehm fand, nachdem Paul Walker ja gestorben ist und der letzte Fast and Furious-Film noch nicht fertig gedreht war, hat man sich jetzt wohl 4 Stunt-Leute besorgt, die von der Statur und von der Bewegungsart Paul Walker gleichen, und möchte die jetzt mit CGI-Effekten etc. möchte man dann das Gesicht von Walker und so einfügen, um dann den Film fertigzustellen. Das fand ich sehr... Ja, es geht in die Richtung geschmackslos. Eigentlich ist es sehr geschmackslos. Eigentlich sollte man den Film fallen lassen. Der Vertrag von Rey Mysterio läuft nächsten Monat wohl aus. Man möchte den Vertrag dann wohl auch verlängern, allerdings Rey Mysterio nicht mehr als Vollzeit-Wrestler. Das funktioniert nicht mehr, das merkt man ja ganz eindeutig. Stattdessen soll er wohl so ein bisschen für den Latin-Bereich, also diesen mexikanischen, spanischen Bereich, so ein bisschen als Ambassador, also so ein bisschen als Promoter dienen und ein bisschen Werbung machen. Das ist praktisch wohl auch schon genau das, was er jetzt auch schon macht. Und das soll dann wohl offiziell im Vertrag so anerkannt werden. Dann gab es in der letzten Raw die Ausgabe von Piper's Pit. Nach der Raw im Backstage-Pass wohl meinte Roddy Piper dann wohl noch davon geredet, dass Big Show ja Andre the Giant kannt hätte und so weiter und so fort, und es wäre wohl ein Fehler gewesen. Big Show hätte wohl Andre the Giant nie kennengelernt, das wäre wohl auch eine ganz andere Zeit gewesen. In der Zeit von Andre the Giant war Big Show wohl zu keiner Zeit professioneller Wrestler, und Big Show hat dazu dann live aber wohl nichts gesagt, weil Piper das wohl so nett gesagt hätte und er ihn da durch diese Korrektur wohl nicht blamieren wollte. Ja, dann haben wir Main Event geguckt, das war, wie nicht anders zu erwarten war, größtenteils natürlich Werbung, Werbung, Werbung. Sheamus hat The Miz noch besiegt, wie das schon beworben wurde, dieses Match. Ja. 15-Minuten-Match, nettes Brawling, nichts Dramatisches, konnte man sich angucken. Was mir ein bisschen Sorgen gemacht hat, es gab ein Interview Backstage, ich glaube mit Nikki und Brie Bella. Und da hieß es, wie die beiden dann an dieses Divas Invitational Match drangehen würden, da die ja die Regeln noch gar nicht wüssten. Nun, ich glaube, man hat Main Event schon vor Raw aufgezeichnet. Ich hoffe, es war einfach ein Fehler im Skript, dass man irgendwie vor Raw noch nicht so sicher wusste, ob man jetzt bei Raw verraten möchte, was die Regeln für dieses Match sind, und ob man das dann kurzzeitig gemacht hat, aber dann Main Event schon aufgezeichnet hat. Ich hoffe nicht, dass nebst diesen 14 Dieben gleichzeitig im Ring ein Cover noch andere komische Regeln dazu kämen. Es kann nur noch schlimmer werden. Dann hat Tamina noch Nikki Bella besiegt. Ja, die meisten Notizen dieser Rosin, dieser Main Event habe ich mir zu Nikki Bella gemacht. Erst gab es diesen Move, wo Nikki den Kopf von Tamina zwischen ihre Beine geklemmt hat und den Kopf dann Gesicht voran gegen die Matte gehämmert hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Eve Torres diesen Move gemacht hat und dass Nikki Bella den jetzt übernommen hat. Das ist ja okay, der ist ja jetzt nicht so schwierig auszuführen und der sieht gut aus. Dann kam allerdings die Überschätzung überhaupt. Dann gibt es ja diesen tollen Move, den Ric Flair gemacht hat und später auch Shawn Michaels, wenn die via Irish Rip oder ähnlichen Move in die Ecke geschickt werden, dass sie dann halt nicht normal gegen die Ecke laufen, sondern so praktisch eine Rolle nach oben machen und dann auf die Ecke landen und also so ein bisschen Overacting und sehr starkes Verkaufen des Moves. Und ja, auch hieran hat sich dann Nikki Bella mal einfach so versucht, das ging auch voll daneben, sie ist dann nicht wirklich hochgekommen und sofort wieder runtergefallen. Das sah sehr peinlich aus, wirklich peinlich. Tamina hat das Match dann am Ende gewonnen, das wiederum hat mich gewundert. Tamina wird das Match, glaube ich, nicht gewinnen. Davon gehe ich nicht aus. Und danach gab es dann wieder die gleiche Szene. AJ hat sich gefreut und Tamina hat seltsam aus der Wäsche geguckt. Was gibt's ansonsten noch zu sagen? Woran ich mich noch erinnert habe, was jetzt nicht wirklich eine Neuigkeit ist, Vince hatte vor einer ganzen Zeit mal gesagt, dass er in New Orleans die ganze Nacht und die ganzen Tage lang durchweg aufbleiben wird und nicht schlafen wird, weil New Orleans ja so als Partystadt bekannt ist und man da schnell mal in den Suff geraten kann und ein bisschen mehr trinkt, als eigentlich sein sollte. Wir können also am Sonntag bei WrestleMania 30 und auch bei der Hall of Fame genau beobachten, ob da irgendjemand auffällige Anzeichen dafür zeigt, ein bisschen zu viel getrunken zu haben. Ich bin mal gespannt. Es gab auch mal, ist auch schon ein bisschen her, gab es mal die Nachricht an alle Wrestler, dass sie sich doch bitte vernünftig verhalten sollen und nicht irgendwie auffällig werden, indem sie, wie gesagt, zu viel getrunken haben oder sowas. Bin ich mal gespannt, ob das denn, ob es da Auffälligkeiten gibt. Ich hoffe für alle nicht. Ich denke da vor allem an Randy Orton. Von Randy Orton ist dieses Wochenende ein ganz lustiges Bild aufgetaucht, wie er sich gerade auf irgendeiner Toilette die Hände gewaschen hat und im Hintergrund ein recht junger Fan, ich glaube, mit einem John Cena-T-Shirt steht und dann meint, erstmal im Spiegel ein Foto machen zu müssen. Ansonsten gibt es heute noch irgendwas zu sagen. Die erste Ausgabe von WrestleMania Today lief. Das Internet hier im Hotel ist nicht berauschend, das heißt, live gucken ist nicht so wirklich möglich. Allerdings mit ganz viel Sorgsam und Geduld konnten wir uns die Aufnahme besorgen, haben sie noch nicht geguckt, weil das Ganze ein bisschen gedauert hat. Das wird aber allerdings natürlich noch nachgeholt werden und dann werden wir uns wohl morgen Abend, ich weiß es nicht genau, wie das passt, morgen, irgendwann morgen, vielleicht schon nachmittags, vielleicht spät nachts, vielleicht, man weiß es nicht wann, wieder melden, zumindest mit der ersten Ausgabe von WrestleMania Today, hoffentlich auch schon mit der zweiten und mal gucken, ich freue mich sehr auf diese Ausgaben, auch wenn wahrscheinlich am Ende nicht viel Neues da rauskommt. Ich sehe aber jedes Jahr gerne die Aufnahmen von WrestleMania Access und so weiter. Dementsprechend freue ich mich da drauf, ich freue mich weiterhin riesig auf WrestleMania. Und ich glaube, ansonsten ist gar nicht mehr so viel zu sagen. Lena, hast du noch was zu sagen? Ja. Gut. Du bist auch nicht zu hören. Das Mikro ist so darauf ausgelegt, dass man direkt reinspricht. Das ist keine Chance. Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns hoffentlich, wenn das alles passt, morgen wieder. Ich hoffe, WrestleMania Today ist etwas, in das man gerne Zeit investiert. Und da würde ich sagen, war es das für heute. Sobald dann die Herren von Figure 4 Weekly Online und Wrestling Observer Newsletter auch etwas mehr Podcasts aus New Orleans senden, wird es da sicherlich ein paar mehr Informationen geben. Ansonsten, ich habe gerade noch gelesen in der ersten Show von Jim Ross, Talkshow, die er da in New Orleans aufzeichnet, war wohl Steve Austin zu Gast. Das muss wohl sehr gut gewesen sein. Ansonsten habe ich so die das Gefühl, dass in New Orleans schon ziemlich gute Stimmung ist. Das ist natürlich schon mal sehr gut. Ich habe schon verschiedene Male gehört, dass jetzt zum Beispiel am Flughafen von New Orleans immer wieder Yes-Chants zu hören sind und so weiter. Also ich hoffe, dass da am Sonntag bei WrestleMania absolute Wahnsinnsstimmung ist. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, Lob, Kritik, Anmerkung immer gerne im Kommentarfeld. Rechts auf der Seite in der Sidebar ist nebst den nächsten Sendungen, die kommen werden, auch noch das wunderbare Formular. Ohne Name, ohne E-Mail, absolut anonym, einfach die Wrestling-Frage oder andere Frage eingeben und abschicken und ich beantworte die dann in einer der nächstgelegenen Ausgaben. Und dann würde ich sagen, war's das für heute. Und morgen gibt es dann hoffentlich WrestleMania Today en masse, heißt also zwei Sendungen, ansonsten zumindest eine davon. Ich hoffe, wir hören uns wieder. Live aus Hamburg, aus dem Hotel Wedina.